Ja, und hier ist Klingding. Klingding, die Sendung für aktuelle Musik, erweiterte Musik, improvisierte Musik, komponierte Musik, experimentelle Musik. Heute mit dem Thema Interface as Notation und Komprovisation, was sich dahinter verbirgt, gleich mehr. Zunächst Musik von Tomomi Adachi. Tomomi Adachi, ein Musiker aus Japan, wie der Name schon nahelegt. Und er arbeitet als Performer, Composer, Soundpoet, Installationskünstler und gelegentlich auch als Theaterdirektor. Ich habe ihn kennengelernt bei dem diesjährigen Blurred Edges Festival im Juni 2015 und er war da in einem Konzert. Wir hatten auch zusammen Musik gemacht in einem Konzert der Gruppe Stark Bewölkt und beim H7 Club mit seinen selbstgemachten Instrumenten, über die ich gleich noch mehr erzähle. Jetzt erstmal ein Stück, das hat den Titel Tomomin Synthesizer 2. Tomomin Synthesizer, gespielt auf seinem eigen gebauten, selbstgebauten Synthesizer, eine spezielle Arbeitsweise und Arbeitsgebiet von Tomomi Adachi, der eigene Instrumente entwickelt. Dabei gerade handelt es sich um einen Synthesizer. Gut nachzusehen sind Bilder davon, dass man auch so eine Vorstellung bekommt, wie das aussieht, auf seiner Webseite. Die hat die Adresse www.adachitomomi.com. Da findet man sich dann ganz gut durch, alles zusammengeschrieben und kann auch diese selbstgebauten Synthesizer anschauen, die so wie so eine Art größeren Tupperdose, also geschlossen mit vielen 8 oder 12 Knöpfen drauf. Er produziert hat. Er hat wohl auch eine Zeit lang welche produziert, die er verkaufen wollte und konnte. Das ist anscheinend jetzt nicht mehr so häufig der Fall. und hing auch ein bisschen von ab, inwiefern er dazu Lust hatte oder inwiefern auch die Käufer sich mit ihm überhaupt irgendwie in Verbindung setzen wollten, um über die Art und Weise, wie man auf diesen Instrumenten spielen kann, zu kommunizieren. Das im Einzelnen weiß ich darüber nicht so viel Bescheid. Er hat das auf jeden Fall angeboten und momentan, zumindest die Synthesizer gibt es nicht mehr. Weiter arbeitet er auch in seiner eigenen Gruppe Adachi Tomomi Royal Chorus mit einem Punk-ähnlichen Chor oder vom Punk inspirierten Chor. Davon habe ich keine Aufnahme bisher gehört. Und er arbeitet oder führt zeitgenössische Kompositionen auf mit Stimme, Live-Elektronik oder Performances von Kompositionen von John Cage, Cornelius Cato, Christian Wolff, Dieter Schnebel und auch Takahashi Yoshi und anderen Fluxus-Künstlern. Das sind alles so Arbeitsbereiche von Tomomi Adachi. Ich habe ihn, wie gesagt, im Juni kennengelernt mit selbstgebauten Instrumenten und auch mit seiner Stimme, die er da gleichzeitig einsetzt. Und davon hören wir jetzt eine Aufnahme, Tomoring mit Stimme. Yeah. Ja, der Track ist abrupt beendet und ich habe die CD in der Hand, die zeigt vorne eben die vorher beschriebenen Tupperdosen. Zumindest sehen so ähnlich aus. Ich weiß nicht, ob das so ein allgemeiner Begriff ist, sind Plastikdosen. Tupper ist eine Firma. Und Plastikdosen, die mit Knöpfen versehen sind und im Inneren mit reichlich Elektronik, die er zusammengestellt, geschraubt oder verlötet hat. Und er benutzt eben auch Interfaces. Also Interface ist ja noch so ein spezieller Begriff, der sich eingebürgert hat für an den Körper angebrachte Applikationen, die mit einem elektronischen Gerät verbunden sind, wobei die Interfaces, die am Körper angebracht werden, unterschiedliche Reaktionsmuster haben. Zum Teil reagieren die auf Bewegung, zum Teil auf Entfernung, Bewegung im Raum, Bewegung zum Körper, Bewegung zu einem feststehenden Objekt. Wie das bei ihm genau ist, müsste man dann im Einzelnen mit ihm besprechen. Und die CD hat den Titel Interface as Notation. Das fand ich sehr interessant, als Interface, also praktisch dieses Zwischengerät als Notation, weil auf der anderen Seite, Notation wird herkömmlicherweise ja immer verwendet für den Vorgang des Aufschreibens, des Vorhernotierens oder meistens ist es vorher Notierens von musikalischen Prozessen, Abläufen, Strukturen, ob das herkömmliche Notenschrift ist oder grafische Notation oder eigenentwickelte Notationssysteme, das ist dann noch eine andere Frage. Und Tomomi erweitert den Begriff eben der Notation um das Interface, also das Zwischenteil zwischen Klangerzeugung, in dem Fall würde ich jetzt das ein bisschen beschränken auf das System Verstärker Lautsprecher und Klang hervorbringen. Naja gut, das ist schwierig. Wo ist jetzt praktisch die Klangerzeugung? Ist das, was den Klang erzeugt, der an das Ohr der Zuhörer kommt? Aber eigentlich wird er ja erzeugt in den elektronischen Schaltkreisen beziehungsweise durch die Bewegung. Die Bewegung, die mit dem Interface gemacht werden. Und diese Bewegung ist eben auch eine Form von Vorgabe, die sich dann realisiert in dem Zusammenspiel von Performer, der das Interface benutzt und diesem Interface und den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Ich denke, das war der Grund, warum auch der Titel zustande kam, Interface as Notation, dass diese Interfaces eben auch eine bestimmte Bewegungsvorgabe, Bewegungsideen nahelegen, auf die dann, wenn sich der Performer längere Zeit mit befasst, und vielleicht auch seine Vorlieben herausgefunden hat, sich dann einiges an speziellen Mustern erkennen lässt, die mithilfe des Interfaces initiiert werden, sprich in Klang umgesetzt werden. Und daran arbeitet eben Tomomi. Ich versuche jetzt gerade mal rauszufinden, welches, das Stück 6, der Track 6 von der CD legt nahe, dass es da um gerade dieses Thema geht. Voice Infrared Sensor Shirt, also ein Hemd, das auf Infrared Strahlung reagiert und eben auch damit angetriggert werden kann. Und der Computer eben als Klangreservoir, als Klangfundus für die Klänge, die dann erzeugt werden durch das Zusammenspiel. Und jetzt springe ich gerade zu dem sechsten Track. Der ist auch nicht viel länger als die anderen. Und ich hoffe, das lässt sich dann auch ganz gut nachvollziehen. Yeah. Ha ha ha! Die Aufnahmen wurden alle ohne Overdub, also nicht nachträgliches Überspielen von Aufnahmen auf eine schon vorhandene Aufnahme gemacht, sondern direkt eingespielt mit einem Zweikanal-Aufnahmegerät. Und es wurden auch keine vorbereiteten Sound-Samples benutzt und der Computer wurde eben als Echtzeit-Signal-Hervorbringer-Prozessor für die Instrumente und die Stimme, für die verfremdete Stimme eben verwendet. Auch die Aufnahmen stammen von 2005 und bis 2011 und die CD ist erschienen bei Naya Records 2011. Nun ein längerer Track, der so circa 15 Minuten geht, Tomorrowing 2. Und dabei verwendet er auch ein Teil, das er in Hamburg auch mit dabei hatte, kannst so versuchen zu beschreiben wie so einen kleinen Baum mit drei Beinchen, die auf dem Tisch oder auf irgendeiner Unterlage stehen können, circa 40 Zentimeter, 50 Zentimeter hoch, bestehend aus Federn, Metallschrauben, Stiften unterschiedlicher Länge und alles mit Gummibändern zum Teil verbunden und abgenommen mit Piezos, also den Tonabnehmern, die so aussehen wie Geldstücke, nur noch dünner sind und die eben durch so eine ihre Schichtbauweise in der Lage sind, so kleine Bewegungsunterschiede in Klänge umzuwandeln. Also die Piezos werden als Tonabnehmer verwendet bei den Objekten, bei den selbstgebauten Klanginstrumenten, die Tomomi Adachi in Tomorrowing 2 verwendet. Thank you. ja wieder ein abruptes Ende, fast beiläufig passiert. Und als letzten Track möchte ich vorstellen den neunten. Der neunte Track beinhaltet drei von den Objekten, die Tomomi Adachi selbst hergestellt hat, von den Klanginstrumenten. Jetzt hört man ganz gut im Hintergrund das Geprappel und Gewetter des Domfeuerwerks. Scheint zu Ende zu sein. Jetzt als nächstes Tomomin. Das ist ein Synthesizer mit Knöpfen auch und einigen Reglern. Und dann Tomomin 2, das hatten wir ja gerade gehört. Ne, das ist noch was anderes. Tomomin 2, Ja, gut, von außen ist es schwer herzuleiten, was da die Unterschiede sind. Ist wie so oft bei Elektronik alles in einer Box verpackt und die einzelnen Prozesse da drin kann man nicht nachvollziehen. Als Außen-Nicht-Hersteller dieses Geräts. Und das dritte ist Tomomin Synthesizer. Also diese drei Instrumente werden jetzt in dem nächsten Track verwendet, der auch den Titel hat Tomomin, Tomomin 2, Tomomin Synthesizer. Und von der CD ist Interface as Notation von Tomomi Adachi.

Constructions for Clarinet, Test Proof, nennt Lawrence Williams vier seiner Stücke, oder Test Proof heißt die ganze CD, und Constructions for Clarinet sind ein Part von vier oder fünf Stücken darauf, in denen es ihm darum geht, welche Möglichkeiten ergeben sich durch eine ganz besondere Mikrofonierung des Instruments, in dem Fall der Klarinette. Und er beschreibt in seinem CD-Text darin, wie er vorgegangen ist, also dass er zum Teil die Instrumente auseinandergebaut hat und mit Teilen der Klarinette. Die Klarinette besteht ja aus 1, 2, 3, 4, 5 Teilen. Also Mundstück, Birne, Oberteil, Unterteil und den Trichter am Ende. Mit welchen genau er jetzt die Aufnahmen gemacht hat, beschreibt er nicht. Auf jeden Fall hat er eine Kombination von erweiterten Spieltechniken und einer besonderen Mikrofonierung an der Nähe der der Orte, wo der Klang erzeugt wird, also durch Anblasen der Tonlöcher, durch Atemgeräusche, das war ja alles gut zu hören. Und darum geht es in der CD, die als Test Proof betitelt ist, wovon wir jetzt gerade einen Track hörten und jetzt gleich den nächsten Track hören, der nun ein bisschen mehr Richtung Saxophon geht. Also es geht um ein Tenorsaxophon, das wohl auch in, ja, da gibt es nicht so viele Teile, 3 Teile zerlegt wurde und aber auch mit speziellen kleinen Mikrofonen im Innern des Saxophones die Aufnahme dann gemacht wurde.